Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Amazon hat das Einkaufsverhalten der Deutschen und eigentlich der kompletten Welt nachhaltig verändert. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers hervor. Demnach kaufen rund 90% zumindest der deutschen Online-Shopper inzwischen bei Amazon ein und lassen dadurch natürlich auch viel weniger Geld im stationären Handel. Wir reden über diese Studie von PricewaterhouseCoopers zusammen mit unserer Netzreporterin, mit Martina Schulte. Schönen guten Morgen. Was genau hat diese Studie untersucht? Also die haben 25.000 Online-Käufer in 29 Ländern befragt. Hier in Deutschland waren 1.000 Leute dabei. Und dann haben sie die Ergebnisse in einer Studie veröffentlicht, die Total Retail 2017. Hört sich ein bisschen an wie Total Recall. Ja, eine genau. Nicht ganz optimistische Zukunftsvision mit Arnold Schwarzenegger. Ja, das Ergebnis der Studie stimmt einen auch nicht gerade optimistisch, was die Shopping-Zukunft angeht. Denn wir Deutschen gehören weltweit zu den besten Kunden von Amazon. Also nur die Japaner, die Briten, die Italiener und die Amerikaner, die sind noch heißer auf das Online-Shoppen bei Amazon. Und das hat eben Folgen. Also jeder Vierte sagt, ich bestelle durch Amazon auch seltener bei anderen Online-Händlern. Und ein Drittel sagt außerdem, ich gebe durch Amazon halt in anderen stationären Läden weniger Geld aus. Es ist ziemlich schwer für kleinere Läden gegen Amazon anzustinken. Auf jeden Fall, ne? Einfach weil es so praktisch ist. Ne? Also zum Beispiel, ich bin kein großer Amazon-Käufer, aber ich werde halt auch manchmal schwach. Also zum Beispiel jetzt diese Woche, ich brauchte halt eine neue Klobrille, weil dich da jemand etwas so heftig draufgesetzt hat, den ich hier im Radio nicht namentlich nennen möchte. Jedenfalls, ich lege Wert darauf, dass ich es nicht war. Du warst es nicht, genau. Und weil es halt in der Innenstadt einfach keine Baumärkte mehr gibt, ne? Und Fachhändler sowieso nicht, einfach ein Klick, Deng, eine Minute und das Ding wird mir halt morgen geliefert. Ne? Das ist halt einfach, da kann keiner gegen anstinken, also kein stationärer Handel. Und schönes Wort in dem Zusammenhang. Ja, absolut. Und die Pricewaterhouse-Studie sagt eben, und das ist einfach wahr, Amazon hat neue Standards gesetzt für Liefergeschwindigkeit, Produktauswahl und Erlebnis. Und das ist zwar irgendwie alles cool, aber mittelfristig einfach irgendwie auch wieder nicht gut. Denn wenn sich ein großer Laden so viel Marktanteil reinsaugt, dann ist das oder über kurz oder lang einfach bei der Preisgestaltung, bei vielen anderen Sachen einfach nicht gut. Heißt Amazon diktiert die Preise oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das führt im Grunde genommen schon dazu und das kommt halt eben auch daher, dass zum Beispiel, schon jetzt ist es so, dass ganz viele Leute Amazon als so eine Art Preissuchmaschine benutzen. Also knapp die Hälfte der Befragten sagen, dass sie halt erstmal gucken, bevor sie woanders was kaufen, dass sie erstmal gucken, was es bei Amazon kostet. Ne? Doch das ist natürlich auch eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss, denn wir wissen ja, dass sich die Amazon-Preise ständig ändern. Das heißt, sie werden an die Preise der Konkurrenz angepasst und die verändern sich auch je nachdem, wer einkauft. Also wenn du jetzt einkaufen würdest, würdest du für die Klobrille möglicherweise einen anderen Preis bekommen als ich. Und weil ich sie dringender brauche oder schon öfter eine bestellt habe oder nein, keine Ahnung was. Nein, weil du natürlich einfach viel teurere Sachen bei Amazon kaufst und denken die, hey, der Hase, der kann ja eigentlich einen viel teureren Preis da bezahlen. Hundertprozentig, ne? Genau. Genau. Und das ist halt eben diese ganze Sache mit der Preisgestaltung, das ist eben jetzt auch was sich das Bundeskartellamt gerade etwas besorgt anschaut. Was genau sagen die? Also der Chef des Bundeskartellamts, Andreas Mund, der sagte in der Wirtschaftswoche, er sehe da wettbewerbsrechtliche Probleme, nicht nur bei Amazon, ne, auch bei anderen Online-Händlern, ne, Hotelketten, Fluggesellschaften, alle personalisieren ihre Preise, passen sie eben an deine IP-Adresse an. Und Mund sagt, ja, da stehen halt eben einfach ganz andere Vergleichsmöglichkeiten auf einmal zur Verfügung. Eben, oder sie stehen halt eben nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wir erfahren nicht mehr, welchen Preis andere Personen für das gleiche Produkt bei demselben Händler bezahlen. Ne? Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch super problematisch, dass Amazon-Chef Jeff Bezos jetzt halt eben auch in den stationären Handel marschiert. Und er hat angefangen mit Buchläden, jetzt hat er Whole Foods gekauft, das geht halt ins Lebensmittelgeschäft. Also das heißt, er geht eigentlich jetzt auch in das Kerngeschäft des klassischen Handels, da wo die vielleicht gerade noch stark sind. Und die Amazon-Studie sagt halt, noch haben die Händler mit stationärem Ursprung einen Vorteil in der Offline-Welt, doch Amazon wird nicht zuletzt dank seiner Unmengen an Kundendaten so rasant aufholen, wie wohl kaum ein anderes Unternehmen je zuvor. Das Bundeskartellamt sieht wettbewerbsrechtliche Probleme bei Amazon. Es gibt eine ziemlich einfache Methode, das zu ändern. Einfach nicht bei Amazon bestellen. Danke für die Infos, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?